Man kann an die Zukunft der deutschen Literatur nicht denken, ohne an Deutschlands Zukunft zu denken. Und an diese wird man mit Sorge denken. Unser Vaterland steht im Zeichen einer Umbildung, deren rapides Tempo an den Ablauf eines Fiebers erinnert, und wir wissen nicht, welches Ende die gefährliche Krise, zu der es hindrängt, nehmen wird. Wenn man in der Geschichte liest, so macht es allerdings den Eindruck, als ob Krisen im Völkerleben nicht die Ausnahmen, sondern die Regel seien. Oft genug scheint es, wenn äußere Krisen die innere Krisen immer wieder die äußeren ablösen, durchaus als Wunder, dass der Staat nicht zugrunde geht. Im Falle Roms ist er sogar trotzdem zu weltumspannender Herrschaft gelangt. Einen solchen Weg freilich suchen wir nicht, denn dieser Weg ist ein Kreuzträgerweg. Welchen anderen jedoch suchen wir? Weg hin, Weg her. Das höchste Ziel winkt jedenfalls auf dem Wege der Humanität, und auf diesem sind ganz allein die Künste des Friedens Wegbahner. Wenn man über die Blätter des Buches der Geschichte von oben nach unten eine Mittellinie zieht und auf die geteilten Flächen links das Böse, rechts das Gute rubriziert, so werden unter anderem links die Kriege, rechts unter anderem Werke der Kunst, Erfindungen und Entdeckungen einzuzeichnen sein. Dem Blutigen, dem Unfruchtbaren einerlei der linken Rubrik wird die unendliche Vielfalt ein Füllhorn des Segens der rechten Rubrik gegenüberstehen. Diese rechte Rubrik, in der alle höchste Kraft der Menschheit beschlossen ist, fasse ich in ihrer Ganzheit als das Gebiet der Humanität. Wer diese Rubrik wahrhaft zu lesen vermag und die übermenschliche Begnadung des Menschengeschlechtes erkennt, wie sie predigt, der wird sich allerdings auch gestehen, dass er ihrer noch nicht einmal inne, geschweige würdig geworden ist. So ist es mit dem Dummstolz auf jene Erfindungen, die den Triumph des letzten Jahrhunderts bedeuten, nicht getan. Solche Göttergeschenke verpflichten. Diese ungeheuren, übermenschlichen Mittel können uns nur zu einem göttlichen Zwecke verliehen sein. Die Menschheit muss weiter, weiter empor. Und wir Deutschen müssen weiter empor und vorangehen. Wir haben Lehrer, wir haben Führer in Gegenwart und Vergangenheit, deren Amt erst beginnen muss. Mit den lebendigen Toten in Reih und Glied sehe ich den wahren Ruhmesweg der künftigen deutschen Literatur, die schreiten wird mit dem höchsten Ziel im Auge. Hoffen wir also auf sie und dass sie über den Fortschritt fortschreiten und zu diesem Beruf erstehe endlich uns allen, was der Dichter Novalis ersehnt, eine neue göttliche Weltinspiration.